Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 7 2024, in dem wir über die News aus dem Juni 2024 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, da ist die Hälfte des Jahres schon wieder vorbei. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen und willkommen im Sommer, auch so regnerisch er auch sein mag. Im Bereich Anime in Deutschland hatten wir zuerst eine News, dass die Gosho Aoyamas Collection of Short Stories erneut bei ProSieben Max gezeigt werden. Am 28. Juni ist das passiert, also ist jetzt schon auch tatsächlich ausgestrahlt. Zuletzt waren die Folgen im Mai 2023 zu sehen auf ProSieben Max, also ist keine Premiere gewesen, sondern eine erneute Ausstrahlung nach einiger längerer Zeit mal wieder. Ja, wenn man mal was anderes gucken wollte als die Fußball-EM, dann konnte man da bestimmt einschalten, auch als Con-Fan. Wir haben ja immer wieder diese News und wir freuen uns immer wieder, dass diese Inhalte, auch die etwas obskureren, weil die Gosho Aoyamas Collection of Short Stories sind ja diesem ganzen Detective Conan-Adjacent-Universum jetzt nicht die populärsten Sachen oder die am meisten Mainstream-Aufmerksamkeit bekommen. Da ist dann aber auch schön zu sehen, dass die dann auch um 20.15 Uhr den Abend lang bei ProSieben Max ausgestrahlt werden. Das ist cool zu sehen. Ja, ich finde es auch gut, dass es gelaufen ist. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja damals nicht einschalten können oder besitzt eben die DVD, Blu-ray oder Streaming-Dienst. Ich weiß gar nicht, wird bestimmt bei Crunchyroll laufen. Ich weiß es gar nicht genau, weil bei mir steht es nämlich im Regal. Und ja, ich war an dem Wochenende auch unterwegs, denn es war Dokomi, also ich konnte nicht gucken. Aber wenn ich zu Hause gewesen wäre und ich die Wahl gehabt hätte, du hast es gesagt, zwischen Fußball und Gosho Aoyama Collection, da hätte ich auf jeden Fall die Aoyama Collection gewählt, weil bei mir kannst du mit Fußball nichts anfangen. Mein einziger Berührungspunkt ist da wirklich aus Conan. Von daher, ja, der elfte Stürmer ist noch was damit zu tun hat. Ja, aber ansonsten gucke ich das eher nicht und deswegen, ja, freut es mich dann daher, dass ProSieben Max eben, ja, ich sag mal, ein Werk aus Aoyamas Feder erneut gezeigt hat und ja, dass da im Prinzip weiterhin das Interesse, ja, an Aoyamas Werken gezeigt wird. Vielleicht haben wir in der Zukunft irgendwann auch mal die Anime Yaiba Serie da, aber das wird noch lange dauern, falls sie überhaupt zu uns kommt. Ich finde es auch schön, die Sachen so am Stück sehen zu können. Also das ist immer sehr, sehr cool, weil man sich dann wirklich quasi anstelle eines Films, wo man ja auch eine Geschichte am Stück erzählt kriegt, dann halt wirklich auch sagen kann, hey, jetzt setze ich mich hier hin, ich habe jetzt Lust auf irgendwie, keine Ahnung, irgendwas von Gosho oder auf Detektiv Conan und dann wird halt auch so ein abendfüllendes Programm quasi aufgesetzt und das da auch für genutzt. Ich finde, das ist hervorragend und kann man sich auf jeden Fall anschauen. Jetzt nicht mehr, aber halt nur noch auf den Streamingdiensten. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Und wenn man vielleicht einen Film mit so einer durchgehenden Narrative gucken möchte, dann kann man sich ja Detektiv Conan The Movie 27, das 1-Million-Dollar-Pentagramm, anschauen. Denn der Film ist jetzt offiziell angekündigt worden für den deutschen Kino-Release. Wir mussten ja wieder ein bisschen länger warten diesmal. Früher ging das ein bisschen schneller, aber mit Film 26 hat ein bisschen länger gedauert, das anzukündigen und jetzt Film 27 auch ein bisschen länger. Dafür kann man getröstet sein, dass der Film früher ins Kino kommt als sein Vorgänger. Film 26 lief ja ab dem 31. Oktober in den deutschen Kinos. Film 27 kommt jetzt tatsächlich schon ab dem 27. August in die Kinos. Der Film kommt in die Kinos mit deutscher Synchronisation und auch OMU. Und tatsächlich kann man den Film ein kleines bisschen früher schon auch sehen. Wie in dieser News auch von Crunchyroll mitgeteilt wurde, werden sie auf der Animagic am 3. August 2024 exklusiv die ersten 30 Minuten des Films als Preview zeigen. Da in der OMU-Fassung noch. Und da kann man auch gleich dann die nächste News mit einflechten quasi. Das gehört ja ein bisschen dazu, dass nämlich auf der Animagic auch Kape Yamaguchi und Ryo Horikawa als Ehrengäste dabei sein werden, die ja in Detective Conan Kaito Kid und Shinichi sprechen, beziehungsweise Horikawa spricht Heiji Hattori. Das sind ihre Rollen in Conan, die er natürlich in dem aktuellen Kinofilmen sehr relevant sind. Ansonsten kennt man die beiden natürlich auch aus ganz vielen anderen Serien. Horikawa ist zum Beispiel ja Vegeta aus Dragon Ball und Kappa Yamaguchi hat gefühlt in jeder Rumiko Takahashi-Serie gesprochen. Genau, und die sind dann auch da, wegen des Films vor allem. Genau, und das ist das Ankündigungspaket von Film 27. Da kann man ja wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut über einen Monat früher kommt als Film 26. Das ist auf jeden Fall für mich die positivste Überraschung gewesen an der ganzen Sache. Und gut, Kappa Yamaguchi und Ryo Horikawa auf der Animagic. Ich kann leider nicht da sein auf der Messe, aber ist natürlich für diejenigen, die da hinfahren. Wer fährt denn da hin? Eine tolle Sache, oder Olli? Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich, seit ich die Animagic besuche, das war, glaube ich, 2014 das erste Mal, ich glaube, seitdem hatten wir, es sei denn, ich täusche mich, keinen Gast irgendwie, der irgendwas mit Detektiv Conan zu tun hatte. Und jetzt halt hier die beiden, ja, ich sag mal, Hauptsprecher dann direkt. Das ist dann natürlich eine entsprechende News, also der Hammer eigentlich. Und für mich war das dann halt so, boah, das erste Mal, dass eben japanische Ehrengäste aus einer Serie kommen, die ich auch wirklich verfolge und wo ich mich wirklich drüber freue. Also klar, über die anderen Gäste auch, aber ja, wenn da jetzt die Seven Deadly Sins Leute kommen, sage ich mal, ja, ich kenne die Serie, aber da machen wir keinen Podcast drüber und keinen Newsblog und so, aber jetzt ist es halt Conan und ja, da kennt man die Sprecher dann halt auch und hat ein bisschen mehr Verbindung zu denen. Und ja, deswegen bin ich da sehr gespannt, ja, wie sie das empfinden werden, was sie erzählen werden, wie das dann so wird. Also ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da auf der Animagic erleben. Und ja, auch die Preview dann zu sehen entsprechend. Also ich habe den Film ja in Japan sehen können, als ich dieses Jahr Urlaub gemacht habe. Aber da gab es eben keine Untertitel und dann saß man da halt und hat sich eher auf die Bilder verlassen. Und ja, jetzt hat man dann Untertitel und wird dann auf jeden Fall mehr verstehen. Und ja, dann auch gleich 30 Minuten von so einem Film. Ich meine, wenn der 90 Minuten geht, dann ist das ja schon ein gutes Drittel. Ansonsten kennt man so Previews, meiner Meinung nach, ja, die gehen vielleicht so 10 Minuten oder so oder 15, aber eine halbe Stunde ist da schon, ja, eine ordentliche Hausnummer. Deswegen, ja, bin ich sehr gehypt auf die diesjährige Animagic. Find's sehr schade, Lasse, dass du nicht mitkommen kannst. So ein bisschen hatte ich die Hoffnung, als ich die News dann gelesen habe. Und ja, von daher, mal schauen, wen wir da alles noch von dem Conan-Bereich treffen werden. Ja, ich muss da leider enttäuschen, ich bin da auch nicht. Es liegt aber vor allem daran, dass das klassisches Geburtstagswochenende bei mir in der Familie ist. Ich habe am 4. August, meine Schwester am 3. August Geburtstag. Da plane ich eigentlich nie was anderes außer Geburtstagsfeiern. Ja, aber umso schöner für die Leute, die hingehen können. Also Olli, ne? Ich hoffe, der Bericht wird detailliert, ausführlich und so realitätsnah, wie dir nur möglich ist. Bin ich doch sehr neidisch. Ich freue mich auch, so wie Lasse schon gesagt hat, dass der Film tatsächlich früher kommt als letztes Jahr. Also dann Film 26 natürlich. Zeigt das eine Tendenz, frage ich mich dann, ob sie das generell schneller hinkriegen, ob das jetzt immer schneller wird oder ob wir uns dann irgendwann auf August einstellen müssen. Ich bin mal gespannt. Ich will auch nicht zu viel spekulieren, weil das da alle Leute hoffen immer, dass er früher kommt. Aber wir sehen eine Tendenz und es wäre natürlich umso schöner, wenn wir, naja, zumindest mal mit Frankreich gleichziehen könnten. Aber die Frage ist halt, ob das möglich ist. Mal schauen. Wir werden es beobachten. Ja, das ist halt so. Wir waren ja mit Film 24 damals schon relativ schnell. Da waren wir ja bei Juni. Und dann mit Film 25 waren wir bei Ende Mai. Ja, tatsächlich. Und dann mit Film 25 kam es wieder später. Also in beiden Fällen waren die Franzosen trotzdem früher als wir. Aber bei den Filmen war es ja schon ziemlich schnell. Wo Wobei man dazu sagen muss, das sind ja, das waren ja quasi die beiden Corona-Filme, die dadurch verzögert wurden und dann schon in Produktion waren, als der Film, also Film 24 war ja fertig, als er verschoben wurde. Und Film 21 war dann ja schon in Produktion und hat dann quasi ein Jahr länger. Das heißt, die beiden Filme konnten dann wahrscheinlich auch früher synchronisiert werden, Fragezeichen, weil der japanische Lizenzgeber das vielleicht früher rübergeschickt hat. Es ist jedenfalls auffällig, dass wir mit 24 und 25 einen Sprung groß nach vorne gemacht haben und dann nach diesen beiden Corona-Filmen, dass es dann wieder deutlich nach hinten geschoben wurde. Also vielleicht hat das damit was zu tun, aber ja, also Ende Oktober war schon ein bisschen hart. Also klar, natürlich, es ist mit Synchro, das ist ja auch so. Es kann natürlich sehr früh sein, das muss man immer dazu sagen. Film 421 war zum Beispiel auch viel früher, aber der war nur OMU damals, am Anfang. Und schon so früh zu sein, das ist natürlich auch ein Privileg. Und auch Oktober dann schon mit Synchro für einen Anime-Film ist auch keine Selbstverständlichkeit. Aber Ende Oktober ist schon so ein bisschen, man hat sich schon so gedacht, oh, ist aber schon ein bisschen spät, ne? Kriegen wir ja noch irgendwie wieder Juli hin? Oder Juni, wie bei 5.24, aber naja, mal schauen, das ist jetzt, da muss man abwarten. Und dann haben wir am Ende dieses Segments noch eine traurige News, leider mal wieder. Wir hatten ja erst vor kurzem die Meldung über Jörg Hengstler. Und jetzt müssen wir leider schon wieder über den Tod eines deutschen Synchronsprechers reden. In diesem Fall von Frank Ciaczynski, dem der deutschen Stimme von Professor Agasa seit einigen Jahren. Die Rolle wurde davor von Rüdiger Evers gesprochen und der hat sich ja damals zur Ruhe gesetzt. Und dann, Connews war damals zu Gast bei der Synchro am 29. Juni 2017 waren Kevin und ich meine Philipp da. Bei TV Synchron war das damals noch, als Frank Ciaczynski erstmals für Film 20, für die Synchro, in die Rolle von Professor Agasa schlüpfte und die Nachfolge antrat von Rüdiger Evers. Und ja, hat in den letzten 7 Jahren Professor Agasa synchronisiert, wie ich finde, sehr gut synchronisiert. Ist ja immer so ein bisschen schwierig mit einem alteingesessenen Sprecher und dann als Nachfolger, aber ich finde, er hat diese Rolle gefüllt und hat den Professor sehr toll gesprochen und es ist leider wieder eine sehr traurige Nachricht und ja, Ruhe in Frieden. Genau, er war ein würdiger Nachfolger des Professors. Er hat die Rolle super gespielt. Da gab es eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln. Wie gesagt, Philipp und Kevin waren damals da und ja, haben da auch bestimmt einiges erlebt, hätten uns da noch ein bisschen mehr erzählen können, aber ja, von daher sehr schade, dass ja jetzt schon wieder ein Sprecher aus dem Conan-Universum von uns gegangen ist. Daher mein aufrichtiges Beileid an alle, die Frank kannten, die mit ihm gearbeitet haben, an seine Familie und Freunde und ja, von daher Ruhe in Frieden. Und ja, vielen Dank für all deine tollen Momente als Professor Agasa. Dem Ganzen kann ich mich auch nur anschließen. Ruhe in Frieden und vielen Dank, für, dass du die Stimme Agasa geliehen hast. Und weil das vielleicht auch einige Leute hier auch nochmal nachfragen werden, auch nochmal die Klarstellung, die Kevin auch in den News eingebaut hat, weder Jörg Hengstler noch Frank Ciaczynski hatten für Film 27 bisher Synchroaufnahmen gehabt. Also die Synchroaufnahmen liefen noch nicht vor dem jeweiligen Tod der beiden Sprecher. Das heißt, beide Sprecher werden in Film 27 in der Synchrofassung nicht zu hören sein. Die werden beide neu besetzt werden. Es gibt da noch Aufnahmesessions vor dem Tod oder so und da ist noch Archivmaterial, jetzt irgendwie was posthum noch veröffentlicht wird. Nee, das ist die beiden, das, was wir bis jetzt von ihnen gehört haben, wird alles sein und in der kommenden Synchro werden sie beide umbesetzt werden und die genauen Details dazu sind jetzt noch nicht bekannt und wenn das soweit ist, dann werden wir natürlich darüber berichten und auch hier im News-Podcast drüber sprechen. Genau, das hatte Juliana Jakobait auch nochmal gesagt und an uns Fans gebeten, dass wir eben die neuen Sprecher von Coquerin und Agatha ja, freundlich aufnehmen, dass wir ihnen eine Chance geben. Und es ist natürlich ein schweres Brett, was die beiden da übernehmen werden. Wie gesagt, noch wissen wir gar nichts weiter. Aber ja, wenn es Informationen gibt, dann werden wir sie dann hoffentlich bald teilen können. Oder wir erfahren es entsprechend vielleicht auch erst auf der Animagic, wenn wir die Preview hören oder so. Da kann man aktuell noch nichts zu sagen. Aber ja, ich vertraue darauf, dass das Synchronteam um Detektiv Conan da würdige Nachfolger finden wird und dass wir da auch weiterhin viel Freude mit der Serie und den Filmen haben werden. Genau, die Preview wurde aber angekündigt, ist UMU auf der Animagic, aber sie könnten es natürlich trotzdem da verkünden, quasi Newspanel-mäßig. Das ist natürlich möglich. Gut, dann sind wir im Bereich Manga in Deutschland angelangt, wo wir in diesem Monat als News dann quasi nur das Detective Conan Weekly haben. Ja, das gibt es noch. Wir hatten ja quasi im Weekly eine kleine Pause, weil Gosho Aoyama im April 3 Kapitel von Magic Kaito veröffentlicht hat. Und das ist natürlich nicht im Detective Conan Weekly erschienen, weil das wären ganz andere Lizenzen wahrscheinlich. Und da hatten wir dann im Weekly so eine kleine zusätzliche Pause. Aber jetzt in diesem Monat gab es einen neuen Fall, einen 3-Kapitel-Fall. Und wir sind da im Café Poro unterwegs mit Conan, Ran, Sonoko, Masumi, Amuro und Azusa. Und es befinden sich einige mysteriöse Kunden im Café, die alle so ein bisschen verdächtig wirken. Und dann später am Tag werden Conan und Azusa entführt, scheinbar von einem dieser verdächtigen Kunden. Und sind dann da in ihrem Versteck der Entführer aneinander gekettet und finden dann so ein bisschen Hinweise durch die Gespräche der Entführer. Und die restliche Gruppe um Amuro und Masumi und Ran und Sonoko sind dann im Café und gehen nochmal die Verdächtigen durch und versuchen so herauszufinden, wer von denen könnte die beiden entführt haben und warum. Und genau, darum geht es dann so im Endeffekt in diesem Fall. Quasi, wer ist der Entführer und kann sich Conan befreien von seinen Fesseln und da irgendwie die Sache aufklären. Und ist vielleicht doch nicht alles so, wie es scheint? Fragezeichen. Ja, das wird am Ende dieses Falles dann aufgeklärt. Spoiler, Conan und Azusa sterben natürlich nicht und bleiben nicht für immer entführt. Sie werden befreit, so viel kann man schon sagen. Ein recht kurzweiliger Fall, den man jetzt im Detective Conan Weekly bereits komplett lesen kann. Kapitel 1126 bis 1128. Ich fand ihn am Ende ein bisschen, also die ganze Auflösung war dann so, dass da im Endeffekt doch gar keine Stakes waren und dass die Aufklärung der Tricks quasi nicht so wirklich einen Sinn hatten, aber das waren dann halt nur Tricks, so um Tricks zu sein quasi, aber trotzdem, was da verbaut wurde, war ganz nett. Und tatsächlich ist das Spannendste fast an diesem Fall, dass da am Ende verkündet wird, dass der nächste Fall, das ist nämlich ganz unüblich, dass am Ende gesagt wird, also am Ende wird immer gesagt, wann kommt das nächste Kapitel. Und diesmal tatsächlich haben sie noch ein bisschen mehr gesagt im Magazin, nämlich dass der nächste Fall, der im August starten wird, ein 5-Kapitel-Fall sein wird, der in Osaka spielen wird. Das hatte Gosho Aoyama in einem Interview auch schon so ein bisschen angeteasert, dass er einen größeren Fall in Osaka geplant hat. Und ja, das wird der nächste Fall sein, scheinbar 5 Kapitel in Osaka, wahrscheinlich mit Heiji. Und ja, darauf können wir uns im August freuen. Und jetzt im Juni hatten wir erstmal diesen Fall, Kapitel 1126 bis 1128, könnt ihr jetzt, wie gesagt, im Detective Conan Weekly auf all den üblichen Plattformen zu dem üblichen Preis lesen und genießen, oder ihr wartet auf die Bandveröffentlichung in Band 106, die bestimmt irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren zu uns kommt nach Deutschland. Ja, so lange warte ich da nicht, dann hole ich das noch nach, was die Kapitel angeht. Meine Pause war da auch etwas länger den Juni durch. Ja, bei mir lag Juni viel an, deswegen habe ich irgendwie das Weekly gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher kann ich da jetzt nicht groß viel zu sagen. Aber ja, bevor wir dann nächsten Monat mit dem Osaka-Fall starten, werde ich den noch nachholen und dann, ja, mal schauen, was uns dann nächsten Monat in Osaka erwarten wird. Wäre da mal sehr witzig, wenn es ein Osaka-Fall wäre und da fahren die dahin und ja, hey G, der ist nicht da, der ist gerade in Hokkaido oder so. Und dann kommt der erst später dazu. Ich habe das wirklich gelesen und ich muss sagen, es wirkt tatsächlich wie so ein, ja, keine Ahnung, Vorkapitel zu dem großen Fall. Ja, der Fall ist nett. Und es ist auch mal wieder ganz schön, dass es, ich will auch nicht zu viel vorweggreifen, wenn Uli das noch lesen möchte, aber dass nicht das typische negative Szenario quasi eintritt. Sagen wir es mal so. Und das finde ich eigentlich immer ganz nett und ganz reizvoll. In dem Fall fand ich, die Auflösung hatte so was Comedyhaftes und was sehr Leichtes. Ist auch mal ganz nett, glaube ich, wenn man das dann im Band selber liest, zwischen den Fällen, zwischen den ganzen anderen, dann teilweise doch eher traurigen oder dramatischen Fällen, ist es vielleicht schön in der Konstellation. Ich glaube aber, dass es vor allem dem geschuldet ist, dass er vielleicht den größeren Fall vorbereitet hat. Dass das jetzt quasi so ein kleiner Zwischenfall ist und jetzt kommt der nächste große Fall, wo dann halt wieder etwas mehr vielleicht Tiefschichtigkeit oder Tiefsinnigkeit in den Fall reinkommt. Aber nett zu lesen war er auf alle Fälle. Wie gesagt, es gab ein paar Interpretationen, aber ich in dem Fall, die Leute hoffen ja immer, dass viel passiert in den Fällen, so Storytelling-technisch. Das muss man sagen, ist jetzt hier nicht in den Maßen passiert. Und das verleitet Leute dann dazu, dass sie enttäuscht sind von einem Fall. Das würde ich an der Stelle nicht unterschreiben. Es ist wirklich nett zu lesen und das unterhält einen gut. Also von daher, lesenswert ist der Fall auf alle Fälle. Dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da erstmal eine weitere Meldung zu Film 27, den wir ja bald in Deutschland sehen können. Er bleibt weiterhin sehr erfolgreich. Wir hatten ja in den vergangenen News-Podcasts immer wieder die Neuigkeiten, dass er erst das Startwochenende den Rekord gebrochen hat. Dann hat er die 10 Milliarden Yen-Grenze schneller erreicht als Film 26. Dann hat er Film 26 endgültig übertroffen und über 14 Milliarden Yen eingespielt. Der Film 26 war ja bei 13,83 geblieben nach dem Ende der Kinoausstrahlung. Und jetzt die nächste Milliarden-Yen-Marke wurde auch geknackt von Film 27. Der Film hat nach 73 Tagen in den japanischen Kinos mit 10,52 Millionen Zuschauern bzw. verkauften Tickets ein Einspielergebnis von 15,05 Milliarden Yen erreicht. Das wurde offiziell auf Social Media mitgeteilt. Damit ist der Film jetzt auf der Liste der erfolgreichsten japanischen Filme in Japan auf Platz 10. Also er läuft sehr erfolgreich. Der erfolgreichste Film der Detective Conan Filmreihe bisher. Viele hatten ja vorher gesagt, ah ja, kann Film 27 wirklich Film 26 übertreffen, weil wegen Organisation, das wird ja so schwer. Aber es zeigt sich mal wieder dieser generelle Trend. Der Conan-Filme hat nicht unbedingt was mit dem konkreten Thema des Films zu tun, sondern die Filmreihe allgemein gewinnt immer mehr an Zugkraft. Und ja, Film 27 hat jetzt den nächsten Meilenstein geknackt und ist damit weiterhin sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Darüber freuen wir uns ja auf jeden Fall. Wenn ein Positivtrend abzuzeichnen ist, dann hofft man ja immer, dass was zu einem rüberschwappt. Auch über, naja, die paar Kilometer. Und dann kann man quasi sich dann nur wünschen, dass dann auch ein bisschen mehr rüberschwappt. Klar, manche Sachen werden nie rüberschwappen und nie zu uns kommen, aber ein bisschen mehr und jedes Mühe, was dann doch bei uns landet, darüber freuen wir uns natürlich als Fans. Ja, ich finde es auch mega. Also 15 Milliarden ist schon echt eine Hausnummer. Also ist wirklich ein Meilenstein. Und ja, auch ich habe am Anfang meine Gedanken gehabt mit, okay, die Organisation und der Film mit dem U-Boot und das war echt spannend und mitreißend. Und dann, ja, war ich am Überlegen, aber dann ging das doch recht schnell. Und ja, von daher alles gut, alles top. Der Film spricht für sich. Von daher, ja, auch dieses Jahr. Ein kleiner Teil von uns kommt rüber auf der Animagic. Ja, von daher werden wir mal sehen. Und wenn wir den Film dann hier auch in deutscher Synchro oder vielleicht kommt er ja dann auch OMU ins Kino. Ja, wir werden sehen auf jeden Fall. Wir werden ja den Film auch früher oder später erleben. Und ja, Teil an diesem, naja, nicht Einspielerfolg, weil wir können ja nicht mehr ins Kino in Japan gehen und uns daran beteiligen. Habe ich gemacht, aber jetzt geht's ja nicht mehr. Aber trotzdem, das ist schon einfach, also das ist eine Riesenzahl, die man sich vor Augen halten muss, wie viel Geld das eigentlich ist. Und ja, dass es halt Conan ist und ja, dass das einfach irgendwie auch faszinierend ist, weil bei uns würde sowas nie passieren mit einer Anime-Serie, dass der so viel Geld einspielt. Und in Japan ist das einfach, ich sag mal, ja, gehört zum Alltag dazu, ganz normal, das guckt jeder. Und ja, also ich finde das irgendwie auf der einen Seite richtig faszinierend. Und jetzt kommen wir zu einer etwas unschönen, bitteren News in der spoilerfreien Zone. Es geht um Toru Furuya. Toru Furuya ist in Detektiv Conan der japanische Synchronsprecher von Toru Amuro, beziehungsweise Rei Furuya. Eine Rolle, die nach Toru Furuya benannt wurde und mit ihm im Sinn erschaffen wurde, weil Toru Furuya ist Synchronsprecher seit über 50 Jahren, lange unter anderem in Mobile Suit Gundam in den 70ern, eine Serie, die Gosho Aoyama sehr mag und nach der er diverse Charaktere benannt hat. Shuichi Akai ist, oder Akai Shuichi ist benannt nach Akai Suisei, Char Aznable, dem aus Mobile Suit Gundam, und hat auch denselben Synchronsprecher, Shuichi Ikeda. Da sieht man auch schon Akai Suisei, Shuichi Ikeda, Fusion Akai Shuichi. So einfach geht das. Und ja, Toru Furuya hat Amuro Rei gesprochen, Rei mit R-A-Y. Ja, und da wurde halt Toru Amuro raus, beziehungsweise Rei, R-E-I, aber klingt gleich, Furuya. Ja, und er hat auch noch ganz viele andere Sachen gesprochen. Sabo in One Piece, Tuxedo Mask in Sailor Moon, Yamcha in One Piece, Kimigakure Orange Road und Saint Seiya war auch dabei. Also es ist ein sehr, sehr berühmter, sehr bekannter, einer der bekanntesten japanischen Veteranen-Synchronsprecher. Der ist jetzt von seiner Rolle des Toru Amuro zurückgetreten und auch von Sabo in One Piece. Was ist passiert? Schon letzten Monat gab es die News. Im Mai, Ende Mai, hat Toru Furuya nämlich einen Bericht bestätigt von einer von einem Magazin, die berichtet haben, dass er eine Affäre mit einem weiblichen Fan hatte. Toru Furuya ist um die 70 aktuell und er hatte für 4,5 Jahre eine Beziehung mit einem weiblichen Fan, die 37 Jahre jünger ist als er. Das heißt, dann jetzt, wenn er jetzt 70 ist, müsste sie jetzt so um die 33 sein und dann 4,5 Jahre, also als es angefangen hat, war er dann Mitte 60 und sie war Ende 20. Toru Furuya ist verheiratet mit seiner zweiten Ehefrau und hat eine Tochter und die Affäre ging von ihm aus, weil sie war ein Fan von ihm, hat ihn unterstützt und so und dann hat er sie kontaktiert und ja, eins hat dann zum anderen geführt, beziehungsweise er, also es ging von ihm aus, bestätigte er. Also er hat das initiiert. Es war keine nicht durchgehend positive Beziehung der beiden, also affärenmäßig. Sie haben sich nämlich auch gestritten und er musste zugeben, dass er einmal, als sie einen Streit hatten, die Hand gegen sie erhoben hat. Er hat sie einmal geschlagen und zu einem späteren Zeitpunkt hat er sie auch dazu überredet, beziehungsweise gedrängt, beziehungsweise, ja, dass sie eine Abtreibung vornehmen soll. Also sie war schwanger und er hat sie dazu gedrängt, eine Abtreibung vorzunehmen. Es gibt auch noch ganz ein bisschen Berichte, was er angeblich dann zu ihr gesagt hat, dass das irgendwie jetzt, womit er das irgendwie begründet hat und dass das auch ein bisschen war. Aber das ist dann so ein bisschen Hörensagen. Er hat jedenfalls zugegeben, er hat sie dazu überredet, die Abtreibung vornehmen zu lassen. So, das war Ende Mai, kam das alles raus, musste er das bestätigen. Frau und so hält zu ihm, aber ist natürlich alles dieses übliche, ja, er entschuldigt sich, ja, auch alle, die ich Ärger verursacht habe und ich akzeptiere die Bestrafung und die Frau ist ja, das ist nicht schön, aber ich stehe zu ihm und so weiter und wir muss man irgendwie aushalten. Wir haben Ende Mai noch nicht darüber berichtet, weil es ja erstmal nicht unbedingt für Detektiv Conan relevant war, aber jetzt Ende Juni ist es dazu gekommen. Also es gab schon in diesem Monat zwischen diesen beiden Ankündigungen jetzt einige Sachen. Er wurde von Fan-Events und sowas ausgeladen erstmal. Und in einem Videospiel wurde er schon umgecastet, in einem neuen von Atlus. Und jetzt, Ende Juni, kam eben die Meldung, dass seine Agentur, Aoni Production, ihm nahegelegt hat, doch von seinen Rollen als Sabo in One Piece und als Toro Amuro in Detective Conan zurückzutreten. Und Toru Fuya hat nach dieser Darstellung diesen Vorschlag angenommen und ist dann dementsprechend von seinen Rollen zurückgetreten und entschuldigt sich nochmal für die Probleme, die er allen verursacht hat und dass er jetzt, dass seine Taten jetzt alle anderen belasten und ja, dieses ganze übliche Spiel zieht er jetzt durch. Sein Twitter-Account, wo das und die ursprüngliche Meldung bestätigt hat, ist auch weg inzwischen. Also das kann man jetzt alles irgendwie nicht mehr nachvollziehen, aber die News haben das alles archiviert. Genau, und das ist jetzt diese ganze Affäre Toru Furuya. Ich hatte eigentlich irgendwie, das war natürlich damals ein Schock und einige haben noch gedacht, irgendwie, ja, er kann das irgendwie aussitzen und so, aber scheinbar wurde der Druck dann doch zu groß. Es hatte sich aus dem Detective Conan-Universum bisher niemand geäußert. Also, soweit ich weiß, gibt es nichts von irgendwie TMS oder Gosho Aoyama selber oder Shogakukan. Gibt es jetzt noch nicht irgendwas, was sie dazu geäußert haben. Wahrscheinlich werden sie es auch nicht tun und ihn einfach irgendwann umbesetzen. Toru Amuro. Es gibt auch Fans, die jetzt spekulieren, dass jetzt Toru Amuro umgebracht wird im Manga irgendwie, weil ne, er so mit dem Sprecher verbunden ist. Das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube, da wird man einfach das ignorieren, umbesetzen und dann weitermachen wie bisher. Und ja, das ist diese ganze Toru Furuya-Affäre. Eine sehr, sehr unschöne Angelegenheit insgesamt. Vielleicht auch noch strafrechtlich für ihn. Weiß man nicht, ob da noch irgendwas kommt. Bisher gibt es da keine Infos, dass es da irgendwas gibt, ob das irgendwie strafbare Handlung war, dass er sie einmal geschlagen hat und das mit der Abtreibung da, inwiefern das jetzt auch irgendwie vielleicht Nötigung war, das ist, weiß man jetzt alles aktuell noch nicht, das ist Spekulation, aber jedenfalls der öffentliche Druck war zu groß und ich glaube, unterm Strich war das auch die richtige Entscheidung, da zurückzutreten und dann auch den Druck auch von den Serien zu nehmen, weil da natürlich auch einige Fans sagen, so, den wollen wir nicht mehr hören und so und wenn man dann weitermacht, dann, das wird dann ja alles ja an alles potenziell auch problematisch und dann ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten die richtige Entscheidung, dass er in Detektiv Conan dann ab jetzt nicht mehr zu hören sein wird. Ja, eine ganz bittere und unschöne Geschichte, aber ich denke, wie du schon sagtest, so ist der Schritt der richtige, weil wenn er noch irgendwie weitergemacht hätte, der bittere Nachgeschmack wäre immer dabei gewesen oder auch, ja, wenn dann irgendwie, dann wären vielleicht auch, ja, Beschimpfungen oder sonst was halt auch gegen die Verantwortlichen des Mangas, des Animes entsprechend gekommen, warum sie denn so jemanden, der eben das gemacht hat, auch einfach weiter beschäftigen, dass das doch nicht geht und ja, was weiß ich nicht alles. Und ich denke mal aber auch, dass sich keiner groß weiter äußern wird, sondern ja, es wurde jetzt bekannt, die Schritte wurden eingeleitet und ich denke, sie werden jetzt einfach ganz normal weitermachen. Und ja, es ist eine Umbesetzung auf eine andere Art und Weise. Diesmal nicht durch Tod eines Synchronsprechers. Hatten wir in Japan ja auch schon leider einige. Ja, jetzt eben Umbesetzung durch, ja, unschöne Umstände, sage ich mal. Und ja, kann man dann nur entsprechend hoffen, dass auch der Nachfolgesprecher dann die Rolle entsprechend gut einnimmt. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall keine große Änderung in der Serie geben, dass jetzt da, Ray irgendwas im Manga passiert oder so, dass er stirbt oder verletzt wird und erstmal eine ganze Zeit lang ausscheidet. Das glaube ich nicht. Da denke ich mal, hat dann ja das Privatleben des Synchronsprechers nicht unbedingt was mit der Rolle aus der Serie zu tun, weil trotzdem sind es ja eigenständige Charaktere. Und ja, so bitter das Ganze auch ist, es ist sehr schade. Es hätte absolut nicht sein müssen, gerade auch, weil er ja selber seine Entscheidung so getroffen hat, wie er es gemacht hat. Also, ja, verstehen tue ich es nicht. Naja, wir können nur gucken, wer wird als nächstes dann entsprechend besetzt. Und ja, schauen mal, wie sich das Ganze dann entsprechend weiterentwickelt. Ich persönlich denke mal, es wird keine großen weiteren, ja, Diskussionen oder so dazu geben. Die Serie wird einfach weitergemacht, es wird weiter synchronisiert. Aoyama zeichnet auch weiter fleißig weiter. Und ja, ich glaube, es wird auch nicht wirklich was bringen, wenn er sich da jetzt hinstellt und nochmal sagt, ja, wir haben alle gut mit ihm zusammengearbeitet, haben wir nie gedacht und das tut mir unendlich leid oder so. Das Problem wird ja dadurch nicht aus der Welt geschafft. Also es wird ja dann eher nochmal wieder aufgekocht und dann wird wieder Diskussionsstoff geliefert. Also ich denke, so wie der Weg jetzt verläuft, ist das der richtige. Ich glaube, die Leute bei TMS und Shogakukan sind sehr froh, dass sie einfach sagen können, okay, Strich drunter, weiter wie bisher. Ja, also es ist ja auch einfach eine Konsequenz. Ich finde, man sollte solche Sachen auch nicht in die Länge ziehen und die Person halt irgendwie dadurch öffentlich quasi zur Schau stellen oder öffentlich demütigen, einfach sagen, okay, das geht für uns nicht, da ist eine Grenze überschritten. Und das muss man ja an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, diese Person ist durch diese Arbeit, durch die Synchroarbeit quasi berühmt geworden, konnte diese Beziehung zu einem weiblichen Fan aufbauen und hat es dann auch missbraucht. Also zu sagen, dass das nichts bringen würde und dass das vollkommen überzogen wäre, finde ich an der Stelle nämlich gerade nicht, weil man nimmt dieser Person natürlich das Werkzeug aus der Hand, mit der das überhaupt losgetreten worden ist. Ich finde es tatsächlich unglaublich, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, dass das übertrieben wäre. Das verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil klar, man kennt nicht die Details und das muss man dafür auch nicht kennen, aber ich finde alleine, wie es dazu kam, was passiert ist, auch in welchem Ausmaße und zu was diese Person bereit gewesen ist, an Verheimlichungen und auch an anderen Konsequenzen quasi zu tragen, um dieses Geheimnis zu schützen, legt etwas nahe, was man nicht zwingend unterstützen kann. Und auch wenn er das vielleicht für sich jetzt selber revidiert, muss man ja nicht sagen, hey, das hat keine Konsequenzen für dich, wir machen einfach so weiter wie bisher, nur weil du ein guter Synchronsprecher bist. Ich finde an der Stelle, es ist gut, dass man sich davon distanziert und dass man zeigt, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist. Es ist auch irgendwie, ja, wie gesagt, also die Kommentare, die da sagen, es wäre nur Privatleben, ich weiß nicht, das ist nicht nur Privatangelegenheit von dem Synchronsprecher, in meinen Augen. Nee, und auch jetzt gerade, das kann man überhaupt nicht als Argument gelten lassen. Und Fakt ist nun mal, es ist jetzt ein riesiges PR-Desaster gewesen für ihn persönlich und auch für alles, womit er zusammengearbeitet hat. Und dementsprechend dann, wenn, also manche Synchronsprecher haben ja mal so Skandale, irgendwie eine Affäre, dann irgendwie, die sie aussitzen können. Dann irgendwie, bei Demon Slayer zum Beispiel war das so, da hat, glaube ich, ein Synchronsprecher, der war mit der Sängerin des Openings verheiratet und hat die betrogen. Und dann ist er bei Demon Slayer rausgeflogen quasi, weil die Fans Ärger gemacht haben und einige anderen Rollen hat er dann behalten können. Also manche Synchronsprecher können sowas irgendwie schon aussitzen, aber ich glaube jetzt hier auch gerade, weil das eben diese Verbindung war dann auch mit, es war ein Fan explizit und eben die Taten, die er zugeben musste, da war der Druck einfach zu groß. Und das ist, also es ist moralisch total verwerflich, aber ich glaube, der PR-Schaden wäre einfach zu groß gewesen, wenn man versucht hätte, das auszusitzen. Also in allen Belangen, sei es jetzt moralisch, PR-technisch, vielleicht auch strafrechtlich, weiß man nicht, es ist nur Spekulation, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das wäre nicht gegangen auf Dauer. Und das ist dann in der Form dann eben, weil es ein Fan war, gerade deswegen dann einfach nichts, was man hätte aussitzen können. Und ja, wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Das kann man nicht abtun mit von wegen, ach naja, und so Privatleben. Nee, das war, ist nicht Privatleben. Und selbst wenn es Privatleben gewesen wäre, ist es trotzdem PR-technisch zu so einem Problem geworden, dass man sich von ihm trennen musste. Ich sehe das jetzt inzwischen auch nicht, dass das eine Alternative gegeben hätte. Das war einfach komplett richtig, wie das jetzt alles entschieden wurde. Und ja, ich glaube, dann ist es dann auch richtig, dass man jetzt so sagt, okay, er ist jetzt raus bei seinen bekanntesten aktuell laufenden Projekten und das war's jetzt. Ende. Okay, und damit sind wir dann jetzt bei den Anime-Episoden in Japan angelangt und das bedeutet, an dieser Stelle verabschieden wir uns erstmal von Wiebke. Ja, ich wünsche euch noch einen weiteren schönen und spannenden Podcast. Viel Spaß dabei. Gut, dann beginnen wir mit der ersten Anime-Episode, Episode 1125, die Fallakte von Ayumis bebildertem Tagebuch 4. Oh, das ist ja, der vierte Teil ist immer der beste, sage ich mir immer. Und die Episode stelle ich deswegen vor. Ja, Ayumi ist ganz verzweifelt, denn sie haben gar keinen Fall. Es sind ganz friedliche Tage, alles super, alles toll. Und Ayumi sagt, das geht so nicht. Es ist nicht die Fallakte von Ayumis bebildertem Tagebuch, wenn es keinen Fall gibt, sondern es ist einfach nur ein bebildertes Tagebuch. Und ja, die vierte Wand ist durchbrochen. Ayumi sagt direkt, ja, für eine Fallakte braucht man einen Fall und deswegen suchen wir uns jetzt einen Fall. Gut, ja, suchen wir uns doch mal einen Fall. 14 Minuten vergehen von der Episode und wir haben noch keinen Fall gefunden. Das ist ja schon ziemlich viel Zeit insgesamt, wo sie jetzt durch die Stadt gerannt sind. Und dann treffen sie aber auf einen Mann, der in dem Viertel unterwegs und sagt, ah, da, hier, die Straße geht da besser nicht lang, sondern geht mal lieber da auf die andere Straße und nehmt dann den Bus zu dem nächsten Laden, wo ihr irgendwie einen Fall suchen wollt. Und das machen die dann, weil sie sagen, oh ja, das ist ja nett von dem, dass er uns hier gewarnt hat, dass die Straße da so ein paar fiese Typen abhängen. Nehmen wir hier doch den Bus. Ja, und dann bewachen sie einen weiteren Laden und da sind da auch verdächtige Kunden. Und dann ist Mitsuhiko irgendwann verschwunden, der eigentlich nur auf die Toilette gehen wollte. Und oh ja, jetzt gibt's endlich den Fall. Aber irgendwie, ja, gar keine Anhaltspunkte irgendwie. Aber dann, ja, im Tagebuch findet sich der entscheidende Hinweis. Und alles andere passiert offscreen und Mitsuhiko wird dann gerettet. Ende. Ja. Ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen, könnte man meinen, dass ich so einen kleinen sarkastischen Ton irgendwie drauf habe. Das liegt aber pur ganz, das hat die Episode sich sehr komplett verdient, weil das war einfach, also, das war so eine Zeitschinderei. Also das ist irgendwie, als wenn man bei seiner Arbeit irgendwie nochmal irgendwie zwei Seiten mit irgendwie Zitaten füllt, um auf die Seitenlänge zu kommen. Also hier so viele Szenen, wo einfach nichts passiert und wo es einfach nur ist, ist hier ein Fall? Nein. Ist hier ein Fall? Nein. Ist der Kunde verdächtig? Nein. Ist der Kunde verdächtig? Nein. Ist der Kunde verdächtig? Nein. Oh, Mitsuhiko ist verschwunden. Ah ja, okay. Offscreen ist jetzt alles und du bist gerettet, Mitsuhiko. Und das haben wir alles offscreen gemacht und verhaftet. Ja, das. Also, die Folge, das war einfach nichts. Also, was soll ich sagen? Der Großteil des Inhalts war einfach Filler im Buch. Also, in der Filler-Folge ist über die Hälfte fast des Inhalts an sich Filler, bevor wir mal zum irgendwie richtigen Fall kommen. Also, und dann am Anfang auch dieses mit der vierten Wand, so, ja, es ist ja nicht Ayumis Würde, das Tagebuch. Mit der Fallakte, wenn wir keinen Fall haben und so. Ja, okay. Mhm. Also an dem Punkt sind wir jetzt angekommen mit dem Humor in diesen Filler-Folgen. Also das war, ja. Dann hätte ich es fast besser gefunden, wenn sie einfach die ganze Folge nur irgendwie versucht hätten, einen Fall zu finden und dann am Ende keinen Fall finden. Und das ist dann lustig. Aber dass man da jetzt irgendwie noch was reingequetscht hat, was dann so halbgar ist, ja, das war dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, das ist also, die Episode war ganz großer Quatsch, oder wie siehst du das, Olli? Ja, es ist einfach so, wie du sagst, das war nichts. Das war absolut unnötig. Ich erinnere mich noch, ja, an Teil 2, wo du sagtest, oh ja, und dann haben wir jetzt, Das bebilderte Tagebuch 2, ja, okay. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal 3 und dann kam 3 und jetzt kommt 4 und ich saß da und ich dachte echt, das ist jetzt, nee, also das wirkt total, als wenn, wir müssen ja diese Reihe unbedingt fortsetzen, aber wir haben überhaupt keine Ideen und ja, da, wie gesagt, es passiert ja wirklich nichts und ja, das ist halt im Prinzip der Knackpunkt. Es passiert nichts. Und ja, was mich auch total an der Sache stört, ist generell, dass Ayumi meiner Meinung nach hier vollkommen falsch dargestellt wird, weil sie hier so verbissen ist, oh, wir müssen einen Fall haben. Ich muss irgendwas erleben. Ich muss ermitteln. Ich muss dies, ich muss das. Hier muss ein Verbrechen passieren. Das ist nicht die Ayumi, die ich kenne. Die Ayumi, die ich kenne, die ist eher lieb und nett und die ist glücklich, wenn sie irgendwo spielen kann oder Blumen pflücken kann, aber nicht so verbissen, oh, es muss jetzt hier ein Raub passieren und ich muss den Täter fangen. Das hätte ich jetzt eher bei Genta, ja, oder vielleicht nur bei Mitsuhiko, aber dann auch eher nicht. Also da finde ich, in diesen Filler-Reihen werden die Detective Boys manchmal komplett falsch vom Charakter her dargestellt. Und schon als das losging, wo dann eben der Anfang war mit und es war ein friedlicher Tag und es war ein friedlicher Tag und es, ja, das geht die ganze Zeit so weiter, das war vollkommen in Ordnung. Und dann kam aber diese Schiene, was du auch sagst, das ist nicht mein Falltagebuch ohne Fall. Und dann, wir müssen einen Fall haben. Da habe ich echt gedacht, hä? Was ist denn jetzt los? Ayumi, was ist los mit dir? Wieso? Und ja, dann versucht sie alles Mögliche, um irgendwo hinzugehen. Sie geht zu dieser Polizeistation und labert den Polizisten voll von wegen, wir sind die Detective Boys und wir können alles und wenn sie nicht weiterkommen, rufen sie uns an und dann helfen wir ihnen bei Ermittlungen, Observationen, Entführungen, was weiß ich nicht. Wie sie dann weggetragen haben und sie dann so sagte, halt, ich bin noch nicht fertig mit Reden. Das fand ich lustig, aber das war das Einzige, weil ich dann so dachte, Alter, jetzt drängt sie sich diesem Beamten auf und das ist nicht das brave Mädchen, was ich kenne. Also, nee, das war, diese Episode wirkte wirklich so nach dem Motto, oh, wir müssen irgendwas machen, wir müssen hier jetzt was hinbasteln und ja, also, da hätte ich jetzt wirklich gesagt, nee, komm, bevor ihr sowas macht, dann macht lieber ein Remaster oder lasst den ganz ausfallen. Also, das war echt gar nichts. Also, das hat auch keinen Spaß gemacht, das irgendwie zu gucken. Also, das kannst du getrost weglassen. Also, von mir aus könnt ihr die Episode streichen oder so. Aber das wirkte wirklich gezwungen. So, wir müssen jetzt einen Füller zu diesem Tagebuch machen. Wir müssen das machen. Und so richtig verkrampft und so, also nee, absolut gar nicht, also hat mir überhaupt nicht gefallen, also sowohl von der Charakterdarstellung als auch von diesem Zwang, hey, wir müssen da jetzt irgendwas, ja, reinbringen, also nein, das müssen sie nicht, wenn euch keine Ideen einfallen, ja, dann lasst es, also bitte, aber nicht so zwanghaft, wir machen eine Filler-Episode, die nicht mal eine Filler-Episode wird oder so. Ja, so sehe ich das auch. Also Ayumi ist schon, sie ist schon bei den Detective Boys immer gern mit dabei. Und wenn da so ein Fall da irgendwie in Gentas spinnt, da werden ja die Briefe eingeworfen, wenn Mitschüler ein Problem haben, dann ist sie ja auch immer dabei. Oder wenn Con so, ach, wir sind die Detective, und dann kommen die Kinder so, wir sind die Detective Boys, und dann machen sie so die Posen und so. Da ist Ayumi ja auch immer gern dabei. Aber dass sie wirklich die Einzige ist, die so wirklich krampfhaft irgendwo ein Fall ist, dass sogar Genta und Mitsuhiko so sagen, so, nee, Ayumi, das reicht jetzt und so. Das ist halt dann so der eine Schritt drüber, wo man dann sagen muss, das ist dann nicht mehr so, wie wir den Charakter bisher kennen. Und ja. Naja, da, also ja, wie gesagt, ich hätte dann lieber gehabt, dass das dann am Ende gar keinen Fall gibt und dass das dann lustig ist und so. Und dann, ach naja, wir hatten keinen Fall, aber wir hatten eine schöne Zeit. Und das ist doch auch was Schönes, Ayumi, oder? Ja, und dann sagt Ayumi, ja, das ist auch was Schönes, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ja, das wäre doch auch vielleicht ganz nett gewesen. Aber nein, wir mussten ja jetzt noch irgendwas mit reinbringen und ja. wie gesagt, es hat uns nicht gefallen. Schade. Gut, dann kommen wir zur Episode 1126, der vernarrte Detektiv. Und ja, in der Folge geht's um Kogoro. Wer hätte es gedacht? Er hat eine Klientin, die vermutet, dass ihr Ehemann sie betrügt. Und deswegen soll Kogoro da ermitteln und gucken, ob der Ehemann sie betrügt. Er beschattet den Ehemann dann zusammen mit Conan in einer Montage mäßig und mehrere Tage über und kann aber am Ende feststellen, nee, er hat sie nicht betrogen. Und er geht dann zu der Frau, trifft sich mit der in einem Freizeitpark in einem Riesenrad und sagt das alles. Und ja, er ist ganz total vernarrt in sie, auch schon beim ersten Treffen und beim zweiten Treffen. Dauernd mit geröteten Wangen und ach, oh, sie ist so süß und ach, ja, flirten, ein bisschen flirten und so. Und sie lädt ihn dann zum Essen ein. Und dann essen die beiden gemeinsam. Und als sie dann zurückkommen in die Villa, bringt sie dann zurück nach Hause. Da findet sich der Mann tot vor, er ist gestorben, er wurde ermordet. Oh nein, oh nein, oh Gott, was ist denn hier passiert? Und auf den Überwachungskameras ist dann zu sehen, dass jemand, der denselben Anzug trägt wie Kogoro, den Mann ermordet hat. Und ja, und auf der Mordwaffe finden sich auch die Fingerabdrücke von Kogoro. Und nein, ist er es? War es etwa Kogoro? Und dann kann Conan ihn aber betäuben und er beweist dann seine Unschuld mit wieder diversen Dingen, die alle offscreen waren und für die wir keine Hinweise bekommen haben, so richtig. Aber kann dann rausstellen, nein, es war in Wirklichkeit die Frau, die ihren Mann umgebracht hat. Wer hätte damit rechnen können? Ja, und das war dann auch schon wieder so die Episode. Also ein Großteil dieser Episode, die war auch so ein bisschen, naja, ist vor sich her geplätschert, aber es hatte immerhin was mit dem Fall zu tun. Immerhin waren da überall Hinweise eingestreut und das hatte wirklich die Struktur wie ein Fall. Und das war nicht irrelevant, das meiste davon. Also in dem Sinne schon mal einen Schritt nach vorne. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr bei kompletten Arbeitsverweigerungen, sondern im schlechten Filler-Territorium, wo wir wieder unsere üblichen Kritikpunkte haben mit irgendwie gefühlt alle Hinweise irgendwie waren fast dann offscreen. Ein paar hatten wir, aber die meisten eben waren offscreen. Gerade dann am Ende das mit der Überwachungskamera fand ich extrem. Also da habe ich wirklich die Folge so ein bisschen pausiert und gedacht, was? Also am Ende ist einer der Hinweise mit der Überwachungskamera, die dann eine Uhrzeit zeigt mit 4 Uhr, wo Conan dann sagt, nein, das war nicht 4 Uhr, weil guck doch mal auf der Überwachungskamera, die wie die Sonneneinstrahlung da ist, das war doch wohl eher, wenn die Sonne so stand, dann war es doch eher 1 Uhr, wo ich mir so denke, wollt ihr eigentlich, also was wollt ihr mir hier, also soll ich hier überhaupt noch irgendwas mitraten können oder ist es jetzt einfach hier komplett, dass wir uns was an den Haaren herbeiziehen? Oh ja, ist die Sonneneinstrahlung total, ja, das kann man sich ja super erschließen in diesem Anime, das wie die, da weiß man natürlich, wie die Sonne in dem Winkel steht, also das war wirklich, da dachte ich mir so, oh Gott, was, das ist doch alles wieder mit Offscreen da und wo Kogoro dann war und so, da gab es zumindest einen kleinen Hinweis drauf, aber das war auch alles nicht doll und ja, ach nee, also wie gesagt, wir sind meiner Meinung nach einen Schritt nach vorne gekommen von der Arbeitsverweigerung aus dem bebilderten Tagebuch und sind jetzt wieder voll in dem schlechten Filler-Territorium, wo der Fall irgendwie hanebüchen ist und alles passiert offscreen und es war alles ein bisschen seicht und naja. Oder wie siehst du das, Olli? Ja, genau. Wir sind jetzt wieder im schlechten Filler-Bereich. Also, ja, das war irgendwie auch nichts. Es fing eigentlich ganz gut an mit der Aufgabe und dass Kogoro den dann überprüft und ja, dann im Prinzip nichts feststellt und dass sie da eigentlich sehr glücklich drüber ist und so. Eigentlich alles ganz normal. Und ja, auch ja, das am Anfang, was eben wichtig war, wo er dann da hingeht. Oh, guck mal, diese Trophäe hier. Ja, die ist richtig, ne, wertvoll und so. Ja, alles klar. Und dann, ja. Aber dann dieser, halt, was wir später dann erfahren, dieser Zeitsprung zwischen, ja, Kogoro hat die Frau da getroffen. Dann sind die beide erstmal irgendwo anders hin. Dann sind sie wieder zusammengekommen und haben gegessen. Ich dachte ja eher, das passiert alles hintereinander. Er erzählt ihr das und dann gehen die essen und dann Aber nein, das war alles so ein bisschen auseinandergerissen. Das war so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber gut, kann man mit leben. Aber dann eben der Fall an sich mit der Aufnahme der Überwachungskamera, wo ein Mann zu sehen ist, dessen Gesicht komplett vermummt ist und der trägt die gleichen Klamotten wie Kogoron. Ja, und zufällig sind auch noch seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe und deswegen ist er es gewesen, habe ich echt gedacht, ist das jetzt euer Ernst? Also diese Abfolge von wir schieben Kogoron die Tat in die Schuhe hatten wir ab und zu schon mal, also mit den Fingerabdrücken, das gab es ja auch in dem Film, ich glaube 22 war Zero der Vollstrecker, ja. Da wurden die auch irgendwie gefunden, die Fingerabdrücke von Kogoron, und ich bitte euch, nur weil jemand die gleichen Klamotten trägt, ist das dann diese Person? Also, da habe ich echt gedacht, Alter, was ist das denn jetzt für ein Glaube? So, ja, der hat die gleichen Klamotten, der ist es. Du trägst heute diese Klamotten, also bist du's. Wenn da noch einer in dem gleichen Aufzug gewesen wäre, weil vielleicht der Anzug zufällig im Sonderangebot war oder so, und dann haben sich zwei Leute den gekauft, dann sind die es auch gewesen oder was? Also, da habe ich echt gedacht, in welche Richtung ermitteln die? Auf welche Tatsachen beruhen die sich? Also, und die zweifeln das nicht mal an, sondern die ziehen wirklich in Erwägung, dass das Kogoron war. Also, wie lange arbeiten die schon mit ihm zusammen? Ja. Ja. Und es ist ja eigentlich auch mit dem Körperbau. Weil irgendwie, also wenn Wermut das irgendwie macht, im Anime sieht man ja auch, dass sie, wenn sie sich als Araide verkleidet hat, dass sie dann so die Schultern mit so ein bisschen Luftpolstern dann so breiter gemacht hat, um männlich zu wirken. Also bei Wermut akzeptiere ich das, weil sie ist krasse Verkleidungskünstlerin. Aber dass diese Frau, die ja nur wirklich nicht die gleiche Körperform hat wie Kogoron, dann auf dem Videoüberwachungskamera sich irgendwie so gut verkleiden konnte, dass sie auch von der Körperform irgendwie aussieht, so eher wie Kogoron, das ist dann halt so, ja, nee, also random Filler, Frau Nummer 1433, du bist nicht Wermut. Also was soll das? Also das ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Genau, das habe ich mir auch gedacht. Dann sich da, Alter, sehen die das nicht? Naja, okay. Und ja, und dann eben auch, was du gesagt hast, am Ende, wie der Trick halt aufgelöst wurde. Zunächst mal wurde Kogoron ja so völlig random. Ich dachte, hä, warum betäubt er ihn denn jetzt schon? Weil es ist doch noch gar nichts passiert. Und ja, dann kommt eben diese Auflösung und dann eben die Sache mit dem Schatten, wo ich auch so dachte, Alter, was? Was passiert hier gerade? Warum wissen wir jetzt, wie spät es ist? Also, nee, also da habe ich auch echt gedacht, Alter, nee, komm. Und ja, dann am Ende wieder die Frau mit ihrem super tollen Motiv, was den Mord auf jeden Fall gerechtfertigt hat, also... Da habe ich auch gedacht, nee, komm, also, nee, geh weg, also. War wieder so ein Fall, der Anfang, ja, war gut, da kann was draus werden. Und dann gegen Ende wurde es immer mehr verhunzt. Ja, aber wenn ich eine Sache loben müsste, dann würde ich die Montage am Anfang loben, wie Kogoron den Mann beschattet. Das fand ich nämlich tatsächlich ein bisschen lustig, dass er dann, dass das erst so normal ist, dann, wenn auf der Pferderennbahn ist, ist Kogoron halt im Publikum irgendwie und beobachtet ihn und dann später ist er irgendwie bei so einem privaten Sektempfang oder ist Kogoron dann als Kellner und dann sind die irgendwie auf der Yacht und dann sind da Kogoron und Conan in so einem Ruderboot daneben und beobachten den und wenn er irgendwie bei dem, dann ist der Ehemann bei einer Massage und lässt sich Kogoron dann daneben massieren und beobachtet, beschattet ihn. Also das fand ich tatsächlich ganz lustig, wie das so inszeniert wurde, wie Kogoron dann in immer absurderen Situationen irgendwie undercover ist, um den zu beschatten. Das fand ich ganz humoristisch, aber danach ging es dann, wie gesagt, bergab. Genau, das war gut und das war ja auch noch der Anfang. Gut, dann kommen wir zur nächsten Episode, 1127, der Befragungsraum 2. Ja, das, ein weiteres Sequel von einem Filler, der ewig lange her ist, der Befragungsraum. Da erinnern sich die meisten wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran. Aber ja, das kriegt jetzt ein Sequel, weil das Gimmick ist, es findet viel in einem Befragungsraum statt. Und da werden die Leute befragt. Und das ist das Setting. Und wir starten quasi schon im Befragungsraum. Es geht gleich, wir sind gleich mittendrin im Fall. Kogoro beschwert sich hier, der Mann, der wurde doch schon vor einer Woche verhaftet und befragt, warum wird er jetzt noch nicht angeklagt. Aber dieser Mann, ein ehemaliger Grundschullehrer, hat zwar die Tat gestanden, aber er ist irgendwie scheinbar wegen seinem Alter so ein bisschen bei den Details verwirrt. Es wurde ein Mann in einem Wagen umgebracht mit einem Kohlebrikettgrill und dann angezündet, Kohlenmonoxid, Vergiftung und so im Auto und so weiter. Und ein ehemaliger Schüler hatte ihn da identifiziert, wie er davon weggelaufen ist. Aber, und der Mann hatte sich, der Verdächtige hatte sich vorher mit dem Opfer gestritten, in die Haare gekriegt. Scheinbar war das Opfer nicht so ein angenehmer Typ, hat immer Stress gemacht. Und Chiba kann tatsächlich auch die Tante des Opfers rausfinden, die er wohl auch irgendwie in Schwierigkeiten gebracht oder um Geld gebracht hat scheinbar. Und sie kann es aber nicht gewesen sein. Und dann stellt sich raus, der Mann, der hat das irgendwie... war es gar nicht, weil er hat ja nur so getan, als ob er es gewesen wäre. Und den Mann, der ihn identifiziert hat, ein ehemaliger Schüler von sich, hatte den gebeten, bitte mach eine falsche Zeugenaussage, weil ich möchte die Tante von dem Opfer beschützen, weil die sind zusammen in derselben im selben Haiku-Kurs besuchen die. Und es ist so, er wollte die nur beschützen, obwohl er hier so einen Kohlegrill auch gekauft hat vorher. Und es ist so, ja, aber den habe ich vorher weggeschmissen, weil ich wollte ihn eigentlich umbringen und dann aber doch nicht. Und dann habe ich den Mord auf mich genommen, aber ich war es doch nicht. Und es wird dann immer so ein bisschen komplizierter, weil sich da irgendwie das alles immer so ein bisschen mehr drin verstrickt. War das jetzt nur so getan und doch ein Alibi, und aber irgendwie hat er doch andere Absichten und war es nicht irgendwie am Ende doch. Ja, und das ist dann so quasi der Fall, dass das alles so ein bisschen entwirrt wird, wie das denn tatsächlich nun alles war. Insgesamt, so finde ich, war das dann schon eine Verbesserung wieder zum letzten Filler. Also es geht bergauf. Es war jetzt auch nicht der stärkste Fall, aber zumindest waren wieder mehr der Hinweise on-screen, auch wenn es das mit der Tante, wo die dann die wahre Bedeutung ihrer Aussage, die der Mann gehört hat, erklärt. Und dann erklärt sie und dann Schnitt und Kogoro und Kon gehen raus und sagen, ach ja, so war das, das macht ja Sinn. Und es ist so, okay, die beiden wissen es jetzt schon, aber ihr habt uns das Gespräch einfach nicht gezeigt. Und ja, also viel mehr Hinweise sind on-screen wieder, aber immer noch nicht alle. Und so ein von dem Motiv, okay, das Motiv ist halt, das klärt den Fall halt nicht so an sich auf, sondern das ist dann nur quasi so am Ende. Aber es war auch so wieder, dann zeigt uns das. Aber gut, das war dann eher fürs Drama. Und es ist wieder mehr gewesen, mehr vom Fall, war wieder on-screen. Und allein das ist eine Verbesserung. Aber so insgesamt war das nicht der stärkste Filler, aber im Vergleich zu den beiden anderen war er, also im Vergleich damit war das wieder ein deutlicher Schritt nach vorne. Ja, hier war wirklich mehr Mystery drinne und auch halt mit diesem falschen Alibi, und dann, ja, wird das irgendwie aufgeklärt und dann doch nicht aufgeklärt, und ja, das, also diese Verstrickung und so, das hatte schon wirklich mehr halt dieses Detektivmäßige. Wir bauen uns erst das alles auf und dann sorgen wir dafür, dass das auch alles sicher ist. Und dann kommt das aber irgendwie doch ins Wanken, weil da eine Stütze wackelt. Und dann kommt raus, Moment, das ist ja doch nicht so. Und ja, dann ermitteln sie das entsprechend. Und ja, das war dann schon so ganz gut. Aber ja, diese fehlende Szene sozusagen, also dieses Gespräch, was sie dann erfahren haben, was wir dann erst am Ende erfahren, was ja eigentlich ein wichtiger Schlüsselpunkt ist, um das Ganze auch zu verstehen. Ja, das war so ein bisschen so ein kleines Manko, weil ich dann auch so dachte, als sie dann da rausgehen und sagen, jo, alles klar, ist ja alles gut oder so, wo ich so dachte, Moment, fehlt jetzt hier was? Haben die hier irgendwas rausgeschnitten? Was ist denn jetzt los? Das passt doch gar nicht zusammen. Ja, dass sie das bewusst so gemacht haben, okay, aber ja, fand ich nicht so glücklich. Das war so ein Rausreißen aus der Handlung. Also ja, das war dann nicht ganz so doll. Ja, und auch irgendwie, ja, das Motiv am Ende war dann irgendwie auch nicht wieder das Beste. Also ja, war jetzt auch keine besonders herausragende Filler-Episode. Auf jeden Fall, wie du schon sagtest, es war mehr als das, was wir bisher geboten bekommen haben. Aber ja, war jetzt auch nichts, was mich vom Hocker reißen würde, wo ich sagen würde, oh, ich muss das auf jeden Fall nochmal gucken. Oder ich freue mich auf Befragungsraum 3, weil das kommt ja jetzt auch. Wir haben das Tagebuch jetzt 4 und jetzt haben wir Befragungsraum 2 und wir hatten schon Observation 2 und ja, ich glaube, was du damals gesagt hättest, wir machen jetzt diese Filler rein, indem wir überall eine Nummer hinterklatschen, das bewahrheitet sich jetzt gerade so ein bisschen und ich weiß nicht, wo wir da noch hingehen werden. Ich hatte beim Angucken von dem Ayumi, da muss ich gerade wieder dran denken, ach Mist, wir finden einfach keinen Fall. Und dann sagt Mitsuhiko irgendwie, na warte, ich habe aber noch eine Idee, dass Mitsuhiko dann sein Detektivnotizbuch rausholt und sagt, ich habe hier noch in meinem Detektivnotizbuch einen Fall irgendwie. Dass ich ein Crossover zwischen Ayumis bebildertem Tagebuch und Mitsuhikos Detektivnotizbuch, das ist dann nicht passiert. Aber jetzt, wo du sagst, du solltest noch hinführen, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder passiert, jetzt irgendwie zwischen den einzelnen Filler-Episoden gibt. Das ist dann Ayumis bebildertes Tagebuch versus Mitsuhikos Detektivnotizbuch und Observation 3 versus Observation 4 versus Raum 3 der Polizei. Also das ist dann, dass das so der nächste Schritt ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte niemand reden kann, weil das wäre ja ganz furchtbar. Aber ja, da musste ich irgendwie dran denken, als in der Folge mit Ayumi. Gruselig. Ja, es ist schon sehr gruselig. Ich hatte so zwischenzeitlich auch den Gedanken, was auch sehr gruselig ist, wollen wir stattdessen lieber mehr Urasawa-Episoden haben? Wo ich auch dachte, nee, eigentlich auch nicht. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ja, was wir aber auch gerne mal mehr haben könnten, ist mal so ein zweiteiliger Filler. Mal wieder. Da hatten wir ja dieses Jahr schon die Rube Goldberg-Maschine. Das war nicht so doll. Aber vielleicht ist ja Conan und Megure, zwei Geiseln, da ein bisschen besser unterwegs. Und über die Episode erzählt uns jetzt Olli etwas. Über die Episode denn. Ja, wir fangen im Prinzip ganz normal an im Alltag von Conan, der eigentlich nur in eine Buchhandlung geht, um sich einen neuen Krimi zu holen. Und dann rennen da welche vorbei. Oder beziehungsweise eigentlich, das ist eigentlich der Anfang, aber ich glaube, es geht schon im Haus der Entführer los. Ich habe es gar nicht mehr so im Gedächtnis, wie es anfing, weil ich schon eher in der Mitte bin. Aber ja, ich mache einfach mal an der Stelle weiter, wo sie an der Buchhandlung vorbeirennen. Da lässt dann nämlich ein Kind eine Kapsel fallen, die zu Conan rollt. Er macht die dann auf und da drin ist ein Hilfe-Notizzettel. Und dann verfolgt Conan die entsprechend und ja, kann dann eben entsprechend rausfinden, dass mit dem Kind, ja, irgendwas ist da. Und ja, dann verschafft er sich Zutritt zu dem Hotelzimmer, wo das Kind halt ist. Sagt dann, hier, du hast was verloren. Und da muss er ganz plötzlich aufs Klo und dann nimmt er den Jungen da mit. Und im, in der Toilette spricht er dann ganz heimlich mit dem Jungen so, ja, nach dem Motto, was ist passiert? Und da kommt er dann relativ quasi schnell drauf, dass der Junge von den beiden entführt wurde. Und ja, Conan hat dann die Idee, mit ihm einfach die Rollen zu tauschen, also die Kleidung und so, damit der Junge dann entsprechend aus der Gefahrenzone rausgeht und Conan als erfahrener Detektiv übernimmt dann sozusagen die Geiselrolle. Und ja, das ist sozusagen dann seine Position. Wie gesagt, am Anfang war es dann auch noch so, dass wir im Haus des entführten Kindes sind, wo eben Kommissar Megure vor Ort ist mit seinem Team, der eben entsprechend versucht, den Entführer sozusagen da zu stellen, weil der natürlich da dann mit verstellter Stimme angerufen hat und Lösegeld eben für den Jungen erwirken möchte. Und ja, Maigret hat in dem Sinne keine Ahnung, was im Hotelzimmer vorgefallen ist, weil die sitzen ja nur zu Hause. Und bislang ist jede Fangschaltung oder Rückverfolgung des Telefongespräches erfolglos geblieben, weil das auch immer nur sehr kurz gehalten wurde. Conant findet da dann eben entsprechend schon mehr raus, weil er ja quasi bei den Entführern vor Ort ist und dann auch im Auto mitgenommen wird. Und durch seine Beobachtungsgabe kann er dann eben, ja, sich was zusammenschlussfolgern, wer denn die beiden sind und anhand des Verhaltens, weil der eine so sehr nervös ist und dies und das, dann, ja, eben rausfinden sozusagen, ja, dass das Ganze gar nicht so ist, wie es anscheinend den Anschein hat. Ja, weil die beiden eben, die haben so einen Koffer bei sich und immer wenn sie halt irgendwelche, ja, Sachen in Bezug auf die Entführung der Lösegeldforderung tun, dann öffnen sie diesen Koffer, nehmen da irgendwas raus und lesen irgendwas vor und handeln danach. Und Conan kann sich das dann eben schnell schlussfolgern. Ja, die beiden sind gar keine professionellen Entführer, sondern die handeln eher nach Anweisung. Und ja, dann passiert eben parallel, arbeitet halt Maigret auch und lässt entsprechend Straßensperren errichten, wo die dann, ja, zufälligerweise auch zwar reingelangen, aber weil der Polizist das noch nicht mitbekommen hat, dass die gesucht werden, können sie da noch durchschlüpfen. Conan, ja, stellt sich dann auf die Seite der beiden mutmaßlichen Entführer, die dann eben, ja, so ein bisschen verdutzt sind, warum er denn, ja, so bereitwillig eingewilligt hat, obwohl die ihn ja entführt haben und auch eine echte Waffe dabei haben. Und Conan sagt dann letztendlich, dass er, ja, eben das soweit durchschaut hat, das war sowieso keine echte Waffe, sondern nur ein Spielzeug. Und ja, dass eben das alles auch so inszeniert wirkt. Und ja, dass er ein Spielzeugauto halt gefunden hat im Wagen mit einem Namen eines Jungen drauf. Und dann stellt sich heraus, dass die beiden eben Eltern eines entführten Jungen sind. Und ja, der Junge wurde halt entführt und der Entführer, der eben bei den Eltern angerufen hat, hat eben auch gesagt, ja, ihr könnt ihn wieder haben, wenn ihr so und so viel Lösegeld bereitstellt. Aber die Familie ist halt eher bodenständig, also die hat keine großen Reichtümer und so, kann also nicht irgendwoher eine Menge Lösegeld nehmen. Und dann hat der Entführer halt gesagt, ja, okay, dann machen wir es anders, dann entführt ihr einfach den Sohn von dieser reichen Familie. Und ja, dann haben die gesagt, hä, wir können doch keine entführen, ne? Wir wissen ja gar nicht, wie das geht nach dem Motto. Aber am nächsten Tag war dann eben der besagte Koffer bei denen im Eingang, wo eben sämtliche Anweisungen halt draufstehen mit Stimmenverzerrer benutzen, Lösegeld erpressen und Forderungen stellen und so weiter und so fort. Conan guckt sich das Ganze dann eben auch nochmal an und sagt dann halt letztendlich, ja, wenn wir dem Plan hier weiter folgen, dann würde der Junge am Ende so oder so halt sterben. Und also der von den reichen Leuten. Und das wollen die beiden natürlich auch nicht. Und jetzt sind die so ein bisschen in der Zwickmühle. Und ja, Conan übernimmt dann so ein bisschen das Ruder der Entführung sozusagen. Nimmt die beiden Eltern unter seine Fittiche, sage ich mal. Weil er dann eben mit dem Stimmtransposer im Haus nochmal anruft und die Anweisungen des Entführers durchgibt und dann auch, ja, da entsprechend, ja, seine Wortwahl und professionellere Art und Weise halt betont und letztendlich dann dem Kommissar zu verstehen gibt, ja, dass er irgendwie da ist, weil er halt irgendwie auch sagt, wir wollen nicht, dass irgendwer verletzt wird, so nach dem Motto. Und ja, der Kommissar merkt das halt auch und sagt dann zu Takagi auch, hey, irgendwie wirkt der ganz anders. Vorher war die so unbeholfen und jetzt wirkt er richtig professionell, als wären das zwei verschiedene Leute. Und er kommt dann darauf, dass sich dem, ja, Amateur-Entführer noch ein Dritter angeschlossen hat, weil sie inzwischen halt rausgefunden haben, wer die beiden Entführer, also die Eltern, sind. Das konnten sie dann anhand von Ermittlungen an der Grundschule des Jungen und von weiteren Details dann halt rausfinden. Haben die dann eben entsprechend auch zur Fahndung ausgeschrieben und auch das Auto, mit dem sie unterwegs sind. Deswegen hat Cornell dann gesagt, okay, das Auto lassen wir hier stehen und dann besorgen wir uns neue Kleidung. Und ja, dann erzählt ihr mir erstmal alles, was so passiert ist. Und dann schauen wir, dass wir euren Sohn da irgendwie rauskriegen, während wir versuchen, dem anderen Entführer ein Schnippchen zu schlagen, so nach dem Motto. Und ja, dann können sie halt anhand von, ja, Connens Wissen, sag ich mal, was so ein bisschen Bildbearbeitung und Ortskenntnis angeht, können sie dann eben auch den Jungen retten von den Eltern. Die sind dann ganz glücklich. Und ja, dann hatte Conan indessen Inspektor Chiba gebeten, den Jungen, der ja auf dem Weg nach Hause war, eben entsprechend abzufangen, damit da ja nichts Schlimmes passiert, weil die wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo ist der Junge von den Eltern und ja, dass der dem dann halt nichts passiert. Und dann ruft Chiba aber an und sagt halt, ja, die Mutter von dem Jungen hat ihn jetzt abgeholt und das ist halt schlecht, weil Conan hat dann irgendwie rausgefunden, dass die Frau hinter dem Ganzen irgendwie steckt und dass die halt nichts Gutes vorhat. Und ja, dann sind sie gegen Ende der Episode so ein bisschen in Zeitdruck und müssen halt dann, ja, den Jungen und die Mutter finden, bevor noch irgendwas anderes Schlimmes passiert. Und so viel sei am Ende gesagt. Sie kriegen es irgendwie hin und ja, am Ende schafft es dann Conan mit der Familie sozusagen zusammen Fußball zu spielen. Also nicht mit der reichen Familie, mit der anderen Familie. Und dann ist irgendwie doch letztendlich alles gut ausgegangen. Ja, also insgesamt, es ist auch wieder eine Steigerung für mich. Insgesamt, ich fand den ersten Teil ein bisschen stärker als den zweiten Teil. Das ist das ganze Setup. Das fand ich besser, als dann, wie das am Ende alles irgendwie aufgelöst wurde. Also den ersten Teil fand ich stärker. Auch wenn ich sagen muss, es hat mich jetzt schon so ein bisschen daran erinnert, dass hier an einige Manga-Fälle, die hier so ein bisschen fast zusammengewürfelt wurden. Also da denke ich konkret jetzt an kürzliche Sachen wie den Fall mit Chihaya, den ersten, weil da tauscht ja auch Professor Agasa dann mit der einen Person die Klamotten und dann Dings, und jetzt hier gibt es auch diesen Klamottentausch, und dann auch an den Fall mit Datis Notizbuch, wo es dann auch ein Kind gibt, was ein Hilfesignal loslässt, und am Ende ist dann in der Mitte ist dann der Twist, dass es noch ein zweites Kind gibt, was entführt wurde, wie das ja hier auch so ein bisschen ist. Und das Konso mit den Entführern zusammenarbeitet, erinnert mich ein bisschen an das Nocturne der Detektive damals, so im Episode da aus Band 76 so rum, wo Con dann ja auch da mit der einen Frau zusammenarbeitet, die ihn entführt hat. Also so ein bisschen habe ich hier das Gefühl gehabt, da haben sie sich ein bisschen was aus dem Manga zusammengewürfelt, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, und wie gesagt, den ersten Teil fand ich stärker und den zweiten Teil dann nicht mehr so stark, aber es war ein solider Zweiteiler und auch gerade im Vergleich zu den Folgen, die wir vorher hatten, fast ein bisschen Balsam für die Fanseele, dass wir hier wieder was Solides bekommen haben. Also das wertet den Filler im Kontext der Episoden, in denen er ausgestrahlt wurde, wertet den Filler nochmal deutlich auf, finde ich. Ja, also ich muss auch sagen, also nachdem ich die Episode, also allein schon die erste Episode gesehen habe, habe ich gedacht, boah, endlich gibt's mal was Gutes in diesem Monat. Also das zu gucken, muss ich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war echt spannend. Vor allen Dingen auch, weil hier mehr die Handlung im Vordergrund steht und eben auch Conan aktiv dabei ist. Und ja, wir dann trotzdem irgendwie diese Darstellung haben mit, ja, da sind die Entführer und dann, ja, schlägt sich Conan so auf die Seite und man merkt direkt, oh, da ist jetzt eine Steigerung dann auch drinne. Ja, gegen Ende wurde es dann so ein bisschen und ja, das mit der Mutter war dann irgendwie wieder so ein bisschen, wo ich dachte, hä, warum, naja gut. Aber ansonsten muss ich sagen, hat es echt wirklich Spaß gemacht, das zu gucken. Das war spannend. Da hat man mitgefiebert. Auch ja in der Situation, wo sie dann in der Straßensperre waren und Conan dann zu den beiden Mama und Papa sagt und die dann da durchkommen. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Das hat den Monat echt aufgewertet. Und ja, vielleicht liegt es deshalb daran, dass die beiden Episoden halt wirklich herausstechen diesen Monat, wo ich halt sage, also die gehören auf jeden Fall zu den besseren Episoden im, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, halbes Jahr ist schon rum. Also im halben Füllerjahr, die beiden Episoden sind auf jeden Fall oben mit dabei. Und ja, vielleicht ist es halt auch, ich weiß nicht, wer es damals gesagt hat, ob du es warst, Lasse, oder irgendwer anders. Wenn so ein Filler in mehrere Teile aufgeteilt ist, dass es dann eine bessere Filler-Episode wird, als wenn es nur ein Einteiler ist. Und vielleicht hat auch das dazu beigetragen. Ja, es gibt halt einige Filler, wo man sich so denkt, ah, das Konzept wäre vielleicht besser gewesen auf 2 Episoden. Da war jetzt viel drin und das wurde dann so schnell aufgelöst. Allerdings muss man auch sagen, wir hatten schon einige zweiteilige Filler, wo wir uns gedacht haben, oh Gott, das trägt sich überhaupt nicht über 2 Folgen. Ich muss da zum Beispiel an den Monorail-Scharfschützen denken, die wurde am Ende irgendwie die Hälfte von der Episode damit verschwendet wurde, dass man da so, durch so ein riesiges Lager Warenhaus rennt, also das. Also manche Konzepte sind besser für 2 Episoden, aber manchmal haben sie auch für 2 Episoden nicht genug Ideen. Ja. Wie fändest du denn, wenn Con und Megure und dann irgendwie noch ein Untertitel, wenn das unsere nächste Filler-Reihe wird? Weil es ja schon irgendwie, also ich meine, Con hat eine große Rolle gespielt und Megure ja auch. Bisschen weniger als Con, aber schon. Aber trotzdem fand ich diesen Titel irgendwie Con und Megure, 2 Geiseln, irgendwie so ein bisschen komisch. Am Anfang dachten Leute noch, dass Con und Megure, dass das 2 Geiseln bedeutet, Con und Megure sind beide Geiseln. Aber so war es dann ja nicht am Ende. Aber ja, mit diesem Titel so Con und Megure, na, Bock, dass das unsere nächste Filler-Reihe wird? Das kommt drauf an, wie man sieht. Also vom Standpunkt jetzt aus gesehen, also die beiden Episoden waren ja soweit gut umgesetzt. Also wenn das auf dem Level bleibt, dann könnte da durchaus noch was folgen, meiner Meinung nach. Aber sie sollen es dann bitte eben auch nicht ausreizen und sagen, wir machen da jetzt gleich 4 Teile von oder noch mehr oder so. Sondern wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt noch einen, Conan und Megore, keine Ahnung, vielleicht 3 Musketiere, was weiß ich, Bombenleger oder so. Und dann, dass es dann damit halt auch gut ist, weil je öfter man das natürlich macht, umso schlechter wird es dann natürlich auch. Und ja, der Titel war wirklich seltsam gewählt, muss ich auch echt sagen. Also so rein vom Titel her hätte ich auch nicht gedacht, dass das bei rumkommt, was uns die Episode da versprochen hat oder geliefert hat. Es las sich halt irgendwie wirklich so, ja, Connor wird entführt, Megure wird auch entführt oder nur einer der beiden wird entführt. Ja, aber ansonsten, ja, so im Titel konnte man sich das jetzt nicht herleiten, aber ja, wie gesagt, so haben mir die Episoden gut gefallen, die haben mich echt gut unterhalten und wenn das Niveau so bleibt, dann sage ich, mach da gerne noch was von. Das ist besser als, ja, wenn wir das Tagebuch nochmal hätten oder den Observationsraum oder was war das andere, der vernarrte Detektiv da. Also da hätten sie die beiden auch weglassen können, hätten noch einen tollen Zweiteiler-Filler dahin basteln können. Jetzt an diesem Wochenende, wenn ihr den Podcast jetzt pünktlich am Sonntag hört, dann war gestern am 6. Juli keine Episode zu sehen im Fernsehen. Es war der alljährliche Music Day in Japan, so ein Charity-Ding, da hatten wir schon öfters drüber gesprochen. Da machen dann alle Sender den ganzen Tag so ein Musikprogramm und da fallen dann alle regulären Sendungen aus, unter anderem auch Detektiv Conan. Und dann jetzt am 2. Juli-Wochenende, am 13. Juli, läuft im Fernsehen ein Remaster tatsächlich von Episode 577, Die von Glühwürmchen beleuchtete Wahrheit, ein etwas älterer Filler. Oh Gott, wir sind ja schon an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Episode 577, und das ist schon ganz schön lange her. Uiuiui. Ja, und was danach kommt, wissen wir aktuell noch nicht, ob dann wieder Manga-Umsetzungen kommen oder was auch immer. Aber das ist jedenfalls jetzt erstmal die ersten beiden Slots im Juli. Einmal fällt's aus, einmal Remaster, und danach müssen wir mal schauen. Wir werden es dann aber auf jeden Fall besprechen in der nächsten Ausgabe vom Concast News Podcast, denn für die heutige Episode sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zuhören und verweise nochmal auf unsere Online-Webauftritte. Auf connews.org, wo ihr diesen Podcast vielleicht auch hört, findet ihr alle News rund um Detektiv Conan, Gosho Aoyama, Yaiba, Magic Kaito und so weiter. Zu all diesen Themen findet ihr auf conwiki.org ein Mitmach-Wiki, wo ihr euch informieren könnt und auch selber Wissen beitragen könnt. Wenn ihr mit anderen Fans zu diesen Themen diskutieren wollt, dann haben wir ein Forum, conforum.org. Wir haben auch einen Discord-Server, wenn ihr lieber chatten wollt, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Mastodon und auf Blue Sky, jeweils unter dem @connews-Handle. Da findet ihr uns überall auf diesen Plattformen. Unterstützen geht über unser Patreon, indem ihr unseren Con News Discord Server mit einem Nitro Boost ausstattet oder indem ihr über unsere Amazon Affiliate Links einkauft. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch von mir danke fürs dabei gewesen sein, und wir hören uns im nächsten Podcast.